Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee Koreas, Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, wohnte dem Test des Bodenstaats eines leistungsstarken Triebwerkes bei, das von der Akademie der Rüstungswissenschaft auf eigene Art und Weise neu entwickelt wurde. Nachdem er den Bericht über den Bau des neuen leistungsstarken Triebwerkes bekam, suchte er in aller Frühe den Satellitenstadt Platzhoe auf, informierte sich dort ausführlich über die technischen Eigenschaften des Triebwerkes und die Vorbereitung auf dessen Bodenstarttest und leitete dann den Test an. Der Test hatte es zum Ziel, die allgemeinen technischen Kennziffern des neuen leistungsstarken Triebwerkes zu bestätigen, darunter die Besonderheiten der Triebkraft der Brennkammer, die Genauigkeit der Funktionen der Turbinenpumpanlage, des Regulierungssystems und verschiedener Ventile und die strukturelle Sicherheit und Zuverlässigkeit. Kim Jong-un begab sich an den Beobachtungsort und wies an, den Test zu beginnen. Durch den Test wurde es bestätigt, dass die Eigenschaften des Betriebs und die Abschaltung des neuen leistungsstarken Triebwerkes, die die Rüstungswissenschaftler und Techniker Koreas mit eigener Kraft und Technik auf eigene Art und Weise konstruierten und bauten, die Besonderheiten der Triebkraft der Brennkammer während des gesamten Betriebs des Triebwerkes und die technischen Kennziffern aller Systeme, einschließlich der Turbinenpumpanlage und der Regulierungssysteme, die vorgesehenen Werte erreicht haben und ganz sicher aufrecht erhalten sind und dass auch die strukturelle Zuverlässigkeit ausreichend gewährleistet wird. Kim Jong-un betonte, diesmaliger erfolgreicher Test sei ein großes Ereignis von historischer Bedeutung, das die Neugeburt der selbstständigen Raketenindustrie verkündet habe. Dabei seien der Dogmatismus, der Konservatismus, der Formalismus und die Angewiesenheit auf die Technik anderer Länder in der Raketenindustrie völlig ausgerottet und diese im wahrsten Sinne des Wortes in eine auf die Entwicklung und Schaffung orientierte Industrie verwandelt worden. Die ganze Welt würde bald erleben, von welcher historischer Bedeutung der große Sieg von heute sei. Durch den Bau des neuen leistungsstarken Triebwerkes sei eine solide wissenschaftlich-technische Grundlage dafür geschaffen worden, mit der Welt um die Satellitentransportfähigkeit für Weltraumerschließung zu konkurrieren. Weiter sagte er voller Freude, heute, wo ein großer Aufschwung bei der Entwicklung der Raketenindustrie herbeigeführt worden sei, sei ein ewig unvergesslicher Tag. An diesem historischen Tag könne man von der Revolution vom 18. März sprechen. In der Rüstungsindustrie werden sowohl im Vorjahr als auch in diesem Jahr hintereinander beispiellose Erfolge erzielt, die die ganze Armee und das gesamte Volk zum großen revolutionären Marsch ermutigen. Danach ließ er sich mit den Funktionären, Wissenschaftlern und Technikern im Reich Rüstungswissenschaft, die am Test teilnahmen, ein Erinnerungsfoto machen. Kim Jong-un wurde begleitet von den verantwortlichen Funktionären des ZK der Partei der Arbeit Koreas wie Lee Byung-chul und Kim Jong-sik und den Wissenschaftlern und Technikern im Bereich Raketenforschung.